بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seine Familie und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 93 bis 97 von Surat Al-Imran. Ich lese einmal die Bedeutung, die Übersetzung vor. Alle Speise waren den Kindern Israels erlaubt, außer dem, was Israel sich selbst verbot, bevor die Tora offenbart wurde. Sag, bringt doch die Tora bei und verlest sie dann, wenn ihr wahrhaftig seid. Wer also nach alledem gegen Allah noch Lügen ersinnt, jene sind die Ungerechten. Sag, Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt dem Glaubensbekenntnis Ibrahims als Anhänger des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bakka, als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Es ist der Standort Ibrahims. Und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Der erste Vers lautet, alle Speisen waren den Kindern Israels erlaubt, außer dem, was Israel sich selbst verbot, bevor die Tora offenbart wurde. Israel ist, wie wir wissen, Ya'qub alaihi salam. Und die Kinder Israels sind seine Nachkommenschaft. Die heutigen Juden oder die damaligen Juden und die heutigen von denjenigen, die von ihnen abstammen oder die sich zu deren Religion bekennen. Die Juden, so kann man die Verse verstehen, warfen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam quasi vor, dass er gar nicht Ibrahim folgt, weil er vieles isst, was bei den Juden eigentlich verboten war. Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns auf der Seite 147 in Surat Al-An'am, sagte er im 146. Vers, und denen, die dem Judentum angehören, haben wir alles verboten, was Klauen besitzt. Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten, außerdem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen, oder was mit Knochen verwachsen ist. Diesen Sachen, die den Juden verboten worden sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass den Kindern Israels alle Speise erlaubt waren, bevor Israel sich selbst etwas Bestimmtes verbot. Das heißt, zunächst einmal, zur Zeit von Ibrahim, war alles erlaubt. Und sie werfen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor, dass er Dinge isst, die verboten sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht ihnen klar, dass was sie ihm vorwerfen, falsch ist. Denn was ihnen verboten wurde, ist ihnen verboten worden aufgrund ihrer Sünden, die sie begangen haben. Und ansonsten war den Kindern Israels immer alles erlaubt, außer dem, was Israel sich selbst verboten hatte, noch bevor die Tora herabgesandt wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns darüber. Und zwar haben die Juden ihn gefragt und zu ihm gesagt, فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. Gebe uns kund von dem, was Israel sich selbst verboten hatte. Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, قَالَ اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَى. Und Irq al-Nasa ist ein Nerv, der sich vom Rücken, vom hinteren Teil des Rückens runterzieht bis in den Oberschenkel. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبْلِ وَأَلْبَانُهَا فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا. Und ihm ist aufgefallen, dass die Kamelfleisch und dessen Milch, die man von ihnen gewinnen kann, ihm Schmerzen verursacht hat. Und deswegen hat er sich diese Sachen verboten. Und der Hadith ist bei Tirmidhi und der Hadith ist sahih. Ihr Argument also, nur weil es bei ihnen verboten ist, muss es damals bei Ibrahim auch verboten gewesen sein. Und weil es bei uns nicht verboten ist, befinden wir uns nicht mehr auf der gleichen Religion wie Ibrahim. Das Argument ist nichtig. Wann hat Ibrahim gelebt? Und Jakob, sein Enkel. Und wann hat Moses gelebt? Moses hat irgendwann Jahrhunderte später gelebt, wenn nicht sogar Jahrtausende. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, bringt doch die Tora hervor oder bei und verlest sie dann, wenn ihr wahrhaftig seid. Also wenn ihr wirklich Beweise habt, dann beweist es aus eurem Koran. Und das sind die Beweise. Der Koran oder in ihrem Fall die Tora, das ist ein Beweis. Ja, dass man ein Textbeweis ist ein richtiger religiöser Beweis. Aus Koran oder aus Sunna im Islam. Und bei ihnen war es eben die Tora. Und sie könnten es aus ihrer Tora nicht mehr beweisen, also ist die Tora ein Argument gegen sie. Und deswegen, wenn sich überhaupt jemand auf der Religion von Ibrahim befindet, dann sind wir das. Und das ist auch der Fall. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit, was verboten war, nicht verboten war. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erklärt für erlaubt und verboten, was er will, für wen er will und zu welchem Zeitpunkt er möchte. Und deswegen, durch diesen Vers wissen wir, dass die Juden sehr wohl wissen, was Nesch ist. Nesch, Abrogation, Annullierung von Geboten, Aufhebung von Geboten, das wissen sie sehr wohl. Auch wenn sie dem Islam damit schaden wollen, schaffen sie es nicht, denn es ist in ihrer eigenen Religion vorhanden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer also nach alledem gegen Allah noch Lügen ersinnt, jene sind die Ungerechten. Was ihnen verboten worden war, war, weil sie ungerecht gewesen sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا. Aufgrund von Ungerechtigkeit seitens der Juden. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Haben wir ihnen gute Dinge, die ihnen erlaubt waren, verboten. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie als ungerechte Menschen bezeichnet. الظالمون. Er sagte, wer also nach alledem, nach den Beweisen, nach den Argumenten, die Allah subhanahu wa ta'ala aus ihrem eigenen Buch jetzt hervorgebracht hat und aus dem Koran immer noch Lügen gegen Allah ersinnt und behauptet, dass die Muslime sich auf dem falschen Weg befinden und behauptet, dass sie in Wirklichkeit Ibrahims Religion befolgen, jene sind die Ungerechten. Also daran kann man sie erkennen. Und sie konnten das eben nicht beweisen aus ihrem eigenen Buch. Und Ibrahim a.s. waren diese Sachen eben nicht verboten. Sondern erst Jakob hat sich das Kamelfleisch und Kamelmilch verboten. Und später dann wurden den Juden nach Musa a.s. oder zur Zeit von Musa a.s., Allah weiß am besten Bescheid, Dinge verboten, die ihnen eigentlich erlaubt gewesen waren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag, Allah hat die Wahrheit gesprochen. Ihr könnt also nicht beweisen, ihr Juden, dass das, was ihr gesagt habt, wahr ist. Allah subhanahu wa ta'ala dagegen beweist aus eurem Buch, dass ihr euch auf der Falschheit befindet und dass Allah die Wahrheit spricht. Und dass die Muslime die Wahrheit sprechen. Und deswegen sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit gesprochen. Wenn sie falsch liegen, muss Allah richtig liegen. So folgt dem Glaubensbekenntnis Ibrahims als Anhänger des rechten Glaubens. Interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt hat, so folgt dem Glaubensbekenntnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nein, sie argumentieren ja gerade. Sie werfen ja uns vor, dass wir nicht Ibrahim folgen. Und wir sind uns gleichzeitig alle einig darüber, dass Ibrahim a.s. ein rechtschaffener Mensch war. Also rufen wir sie auf, dass sie dem Glaubensbekenntnis von Ibrahim folgen sollen. Und Ibrahim ist frei von allen Beschuldigungen, die sie haben gegenüber Propheten und alle Beschuldigungen, die sie haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Denn die Juden sind diejenigen, wie Allah sie bezeichnet im Koran, als Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit Eigenschaften bezeichnet haben, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gebühren. Also folgt einfach Ibrahim a.s. als Anhänger des rechten Glaubens. Und Hanifan auf Arabisch bedeutet eigentlich wegneigend. Das heißt wegneigend vom Schirk zum Tauhid hin. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Also gehört ihr auch nicht zu den Mushrikin. diejenigen, die Schirk betreiben. Unter Götzendiener versteht man vielleicht im Deutschen meistens, dass man einen Götzen vor sich hat, und das Wort arabisch Mushrikin ist viel weiter gefasst. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Und wenn wie die Juden sagen, Uzair ist der Sohn Allahs oder etwas anderes, dann hat man Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Teilhaber gemacht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als weiteres Argument gegen die Argumenten der Juden. Denn die Juden behaupten, dass sie zur richtigen Richtung beten. Sie beten Richtung Jerusalem, Al-Quds. Und in Wirklichkeit, und dann als Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeordnet hat, dass er seine Gebetsrichtung ändern soll von Al-Quds in Richtung Mekka, wie wir in Surat Al-Baqarah erfahren haben, haben sie auch das als Argument gebracht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sich nicht auf der Linie der Propheten befindet oder auf der Religion der Propheten befindet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala entgegnet diesem auch. Er sagte, das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bakka. Und das ist genau dasjenige, nämlich was Ibrahim selbst wiederum gebaut hat. Und wir sind doch einig über Ibrahim. Und Ibrahim ist derjenige, der die Kaaba gebaut hat in Mekka. Also warum beten wir dann nicht Richtung Kaaba? Warum beten die Juden dann nicht Richtung Kaaba, wenn sie behaupten, Ibrahim ist ihr Prophet? Und wenn sie behaupten, Ibrahim ist auf dem richtigen Weg? Und wenn sie behaupten, dass sie Ibrahim folgen wollen, dann sollen sie auch in seine Gebetsrichtung beten. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihnen nichts angeordnet als das. Nichts anderes angeordnet als das. Sie in die richtige Gebetsrichtung beten sollen. Und dieses erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, befindet sich in Bakka. Und Bakka ist ein anderer Name für Mekka. Bakka ist einfach nur ein anderer Name für Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala hat es als ein gesegnetes Haus gemacht. Und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu sagte, Sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam an awwal masjidin wudi'a fil ard. Ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam nach der ersten Moschee, die auf der Erde gebaut wurde. Dann sagte er, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, al-masjidul haram. Die heilige Moschee, gemeint ist die heilige Moschee in Mekka. Qultu thumma ay. Ich sagte, und danach, welche wurde als nächstes gebaut? Qala al-Masjid al-Aqsa, die Al-Aqsa-Moschee, die entfernte Moschee, die Moschee in Jerusalem. Qultu, baynahuma, kam baynahuma, er fragte, wie viele Jahre Abstand waren zwischen dem Erbauen dieser zwei Moscheen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, 40 Jahre, 40 Jahre. Thumma ju'ilat al-Ardu laka masjidan, fahaythuma adrakta al-Salata fasall. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und danach wurde die gesamte Erde zu einer Moschee gemacht. Wo auch immer die Gebetszeit eingetroffen ist, dass du beten musst, dann verrichte dein Gebet. Und dieser Hadith ist bei Sahih Muslim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kaaba zu einem gesegneten Haus gemacht. Was heißt gesegnetes Haus? Das heißt, dort erlangt man viel Gutes. Dort erlangt man viel Gutes, viele Hasanat. Allahs Wohlgefallen erlangt man dort. Denn man kann dort Dinge machen, die man woanders nicht tun kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Haus bezeichnet als ein Segen, als ein Haus der Rechtleitung. Eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Denn es leitet dich zu Allah subhanahu wa ta'ala recht. Es ist ein Wegweiser zu Allah. Es zeigt dir den richtigen Weg. Es zeigt dir den Weg, wie du Allahs Wohlgefallen erlangen kannst. Nämlich durch Tawaf. Durch Gebete. Dort, die wertvoller sind als irgendwo anders. Hunderttausendfach werden die Gebete dort gewertet. Der Tawaf kannst du nirgendwo anders machen als dort. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Möglichkeit gegeben, dort den Hajj zu machen. Dadurch werden unsere Sünden vergeben. Also jetzt wissen wir, dass das Haus wirklich gesegnet ist und eine Rechtleitung ist für die Menschen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet es weiterhin und sagt, darin liegen klare Zeichen. Fihi ayatum bayyinat. Darin liegen klare Zeichen. Der Standort Ibrahims zum Beispiel. Der Standort Ibrahims zum Beispiel. Dort befinden sich zwei seiner Fußabdrücke, wo er sich draufgestellt hat. Von dort hat er immer sich draufgestellt, heißt es in der Sira, und hat die Kaaba angeschaut, ob sie gerade gebaut ist oder nicht gerade gebaut ist. Denn er hat sie ja zusammen mit seinem Sohn Ismail gebaut. Und auch dieser Ort ist ein segensreicher Ort, der Standort Ibrahims. Warum? weil man, nicht weil man dort, wie heißt es, Tabarruk macht, indem man seine Kleider abwischt an solchen Sachen und dann durch Segnung erhält, nein, indem man nach dem Tawaf zwei Raka'at hinter diesem Maqam betet, was Sunna ist nach dem Tawaf. Und ebenfalls sind darin klare Zeichen Samsam. Samsam ist eine gewaltige, ein gewaltiges klares Zeichen. Eine Wasserquelle, durch die Millionen von Menschen täglich trinken und trotzdem diese Quelle, Alhamdulillah, fließt immer noch weiter und weiter seit Jahrtausenden, so in der Zeit von Ibrahim a.s. Dann gibt es dort die zwei Berge, As-Safa und Al-Marwa, zwischen denen wir Tawaf machen. Dann gibt es dort den schwarzen Stein, der neben, links von der Tür der Kaaba ist, den wir küssen dürfen, auf den wir zeigen dürfen, den wir anfassen dürfen, wodurch wir der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen wird. Gäbe es den Stein nicht, könnten wir den Stein nicht küssen. Und wir könnten keine Belohnung auf diesem Weg erhalten. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Haus zu einem Haus des Segens gemacht. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, und wer es betritt, ist sicher. Wer es betritt, ist sicher. Das heißt, die bekannte Zone. Es gibt eine bestimmte Zone, die bekannt ist. Sie ist viel mehr als nur die heilige Moschee, sondern das ganze Gebiet. Al-Haram. Wer es betritt, ist sicher. Das bedeutet entweder, ihm darf man darin nichts antun. Und das war in der Zeit der Jahiliyyah der Fall. Der Bruder des Ermordeten lief am Mörder seines Bruders vorbei innerhalb der Haramzone und tat ihm nichts. Die zweite Auslegung ist, dieser Ort ist sicher, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin Sicherheit gewährt. Und deswegen, aufgrund dieses Verses ist sogar Abu Hanifa rahimahullah der Ansicht gewesen, dass Hadd-Strafen, dass Leute, die eine Hadd-Strafe eigentlich bekommen sollten, in dieser Zone Zuflucht, wenn sie in dieser Zone Zuflucht suchen, darf man ihnen nichts antun. Aber die Mehrheit der Gelehrten widersprechen dem, denn es kann ja nicht sein, dass der Haram zu einem Zufluchtsort wird für Mörder und Verbrecher und so weiter und so fort. Sondern das war auf jeden Fall der Fall in der Zeit der Jahiliyya und trotzdem ist dieser Ort immer noch ein Ort der Sicherheit, denn an diesem Ort überlegt sich jeder Muslim nicht nur einmal, sondern mehrmals, ob er eine Sünde begeht, wenn er eine Sünde vorhat zu begehen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Dies ist ein Vers, der uns verpflichtet, die Hajj zu verrichten. Und dieser Ausdruck ist ein gewaltiger Ausdruck. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, das heißt zur Kaaba. Mindestens einmal im Leben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, müssen wir etwa die Hajj jedes Jahr vollziehen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la, wa law qultu na'am, la wajabat, nein. Und wenn ich ja gesagt hätte, dann wäre es euch zur Pflicht geworden. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hat es uns nur einmal im Leben zur Pflicht gemacht. Und dies nicht einmal für jeden Menschen. Und außerdem ist diese Pflicht für uns ja etwas Gutes. Wir erfüllen dadurch eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala, die er uns auferlegt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt am liebsten diejenigen Taten, die er uns zur Pflicht gemacht hat. Durch die kommen wir Allah subhanahu wa ta'ala am meisten näher. Und dann macht er eine Ausnahme und sagte, dass nicht für alle die Pilgerfahrt Pflicht ist. Er sagte, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Und auf Arabisch heißt es, man istata'a ilayhi sabila. Diejenigen, die dahin einen Weg finden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, mas sabil? Was ist dieser Weg? Was ist mit dem Weg gemeint? Sagt er, az-zad wal-rahila. Das heißt Proviant und ein Reittier oder ein Gefährt, das sich dorthin bringt. Und der Hadith hat Al-Albani rahimahullah als Hasan li-Ghayri eingestuft in Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Wer also die Möglichkeit hat Und die Fuqaha erwähnen natürlich auch die Gesundheit, was eine Selbstverständlichkeit ist. Also Gesundheit, nicht irgendeine Form der Krankheit hält einen ab. Nein, aber eine Krankheit, durch die du nicht zu Hajj gehen kannst, dann brauchst du nicht zu Hajj zu gehen. Oder wenn du nicht die finanziellen Mittel hast, weil du ja kein Proviant leisten kannst und keine Möglichkeit hast, dorthin zu kommen, weder durch Flugzeug, noch durch Auto, noch durch ein Reittier, dann bist du auch nicht verpflichtet, dorthin zu gehen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben, Alhamdulillah, für Allahs Barmherzigkeit und Erleichterung. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Und hier, das müssen wir uns jetzt einmal genauer betrachten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Was ist hiermit gemeint? Nach manchen Tafsir-Gelehrten ist die offensichtliche Bedeutung gemeint, dass diejenigen, die die Hajj absichtlich nicht verrichten, obwohl sie die Möglichkeit dazu hatten, als Kuffar sterben. Und wie es in manchen Überlieferungen heißt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, allerdings sind sie alle nicht authentisch, und auch über Ibn Umar und über Ibn Abbas, allerdings habe ich davon nichts Authentisches gefunden. Zwar alle haben sie das so gesagt, aber es ist nicht authentisch, wie ich gesagt habe. Was allerdings authentisch überliefert worden ist, ist über, Entschuldigung, Ibn Abbas hat was anderes, Ibn Abbas hat es anders ausgelegt, was wir gleich erwähnen werden, inshallah. Auch wenn die Überlieferung auch nicht authentisch ist, so, wie ich sie gefunden habe. Und zwar hat Umar ibn Khattab und der Hadith ist sahih, wie es Suyuti gesagt hat. Und zwar sagte Umar radiallahu anhu, man mata, wa huwa musirun lam yahij, au lam yahuj, falyamut ala ayy halin sha, yahudiyan au nasraniya. Wer gestorben ist, oder wer stirbt, und eigentlich die Möglichkeit hatte, die Hajj zu vollziehen, der kann sich auswählen, in welchem Zustand er sterben möchte. Als Christ, als Jude oder als Christ. Wal'iyadu billah. Und der Hadith ist sahih bei Ihnen Musannaf ibn Abi Shayba. Rahimahullah. Die andere Auslegung zu diesem Vers ist, dass das wird ibn Abbas zugeschrieben und anderen. Und zwar, dass damit gemeint ist, wer nicht an das glaubt, was Allah hier gesagt hat. Also gemeint ist, Allah hat den Menschen die Hajj zur Pflicht gemacht. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist und nicht daran glaubt, dass es Pflicht ist, oder wer ungläubig ist und nicht glaubt an die Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, in diesen Versen, mit der Diskussion mit den Juden, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Allah subhanahu wa ta'ala braucht dich nicht. Wir brauchen ihn, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ta'ajjalu bil hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu laha. Er sagte, beeilt euch mit der Hajj, denn ihr wisst nicht, was noch passieren wird mit euch. Ihr wisst nicht, was noch passieren wird. Vielleicht stirbt man vorher. Vielleicht wird man vorher krank und kann dann doch nicht mehr zu Hajj gehen. Und man hatte eigentlich die Möglichkeit gehabt, wallahu musta'an. Und die richtige Ansicht ist sowieso, dass sobald man zu Hajj gehen kann, muss man zu Hajj gehen. Und der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist bei Ahmed und der Sanad ist sahih. Wie dem auch sei, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Angelegenheiten leicht macht und dass er uns einen Weg zu Hajj jedes Jahr erlaubt und dass er die Hajj von uns auch annimmt. Und dass diejenigen Brüder, die immer noch zu Hajj gegangen sind, obwohl sie zu Hajj hätten gehen können, die ganze Zeit schon, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erstmal die Möglichkeit nochmal gibt, hinzugehen. Denn wer weiß, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, gibt er ihm nicht mehr die Möglichkeit. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Hajj annimmt. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.